Più volte nelle nostre riunioni, nei nostri seminari, e quindi solo un ringraziamento, un saluto, un benvenuto a tutti. Grazie, caro direttore. Illustri graditi ospiti, signor Presidente, gli ospiti, come Presidente pro tempore dell'Istituto Trentino di Cultura, di cui l'ISIG è un'espressione più autorevole ed antica, sono molto lieto di dare il saluto per questo incontro, celebrativo di una lunga esperienza, meritoria esperienza di cui noi siamo fieri. È ancora un'occasione per ringraziare il direttore Prodi e il Presidente del Consiglio Scientifico che hanno potuto garantirci un tale rilievo sul quadro della revisione storiografica a livello europeo. Ecco, io penso che il convegno si apre in un momento particolarmente difficile, ma anche carico di ipotesi di sviluppi futuri, perché non a caso vorrei soltanto fermarmi qui alla storiografia delle istituzioni e politiche. Si sta promuovendo chiaramente una storiografia delle società civili e mi auguro che lo sforzo che loro stanno compiendo in tutta la nostra realtà di riflessione storiografica possa accogliere anche questa svolta nella riflessione e nella coscienza dei popoli. Ancora molte grazie, col massimo di fiducia nei lavori di questo incontro celebrativo, e non solo celebrativo, posso senz'altro chiedere il venia per non poter rimanere nei lavori in quanto ho un impegno che riguarda anche una particolare convenzione per l'ISIG. Grazie Presidente. Vielen Dank. Ich freue mich, Sie alle begrüßen zu können. Ich freue mich besonders, meinen Amtsvorgänger Herrn Bandruschka hier zu sehen und begrüßen zu dürfen. Und außerdem möchte ich den Leitern der geladenen Institute sehr herzlich danken, dass sie fast alle unsere Einladung akzeptiert haben. Ein einziger, Herr Fuhrmann von dem Monumenta Germania Historica, konnte nicht kommen und lässt sich entschuldigen. 20 Jahre besteht das Italienisch-Deutsche Historische Institut und wir haben gemeint, wir sollten diesen Anlass benutzen, um ein wenig gemeinsam nachzudenken über Institute und Geschichtswissenschaft heute. Eingeladen wurden aus Italien, Österreich und Deutschland Institute oder Einrichtungen, die nicht zur Universität gehören, in Deutschland sagt man außeruniversitäre historische Institute, und die sich aber vorwiegend mit Geschichte befassen, also nicht so sehr mit Literaturgeschichte, Kunstgeschichte, Archäologie. Wir meinen, dass der Austausch von Informationen, wofür die Papiere, die vorliegen, schon sehr geeignet sind, aber auch gemeinsame Gespräche über Probleme vielleicht uns weiterführen können. Um das ganz konkret nur so anzudeuten, wie es für einen Mittelalterhistoriker, der ich bin, gilt, ich glaube allerdings, dass es für Neuzeithistoriker ganz ähnlich ist, in der Zeitschrift der Monumenta Germania Historica sind im letzten Jahrgang 1992 3280 Titel angezeigt worden. Und man schätzt, dass es auf der Welt im Augenblick etwa 10 Millionen Zeitschriftenaufsätze in 30.000 wissenschaftlichen Zeitschriften gibt. Oder um das so auszudrücken, wie Herr Fuhrmann es zitiert hat in seinem Bericht, der Ihnen vorliegt, in den nächsten 15 Jahren wird genauso viel geforscht und viel mehr publiziert als in den fast 2500 Jahren seit Demokrit und Aristoteles. Was machen wir mit diesen Massen? Wir benutzen die elektronische Datenverarbeitung. Die elektronische Datenverarbeitung hilft uns, die Massen zu sammeln, zu speichern, zu liefern. Aber sie hilft uns nicht, das Wichtige auszuwählen, was dringend nötig ist, denn kein Mensch kann alles so vollständig berücksichtigen, wie das früher möglich war. Wissenschaft heißt künftig weglassen. Und weglassen haben die Computer leider bisher noch nicht gelernt. Jedenfalls nicht weglassen dessen, was weggelassen werden sollte, nach Meinung des Benutzers. Darüber können wir ja dann bei den Editionsproblemen noch sprechen. Es gibt außerdem ein Problem in den Instituten, das ist das Problem der Mitarbeiter. Es gibt kaum Mitarbeiter, die nicht sehr fleißig sind. Das muss ich vorweg schicken. Aber es gibt Mitarbeiter, denen daran liegt, fertig zu werden, weil sie das für ihre Karriere brauchen. Und es gibt Mitarbeiter, denen daran liegt, möglichst Perfektes zu liefern, ohne dass sie gleich fertig werden müssen. Und diese Letzteren sind manchmal ein Problem für den verantwortlichen Leiter der Einrichtung. Ich kann es auch noch anders ausdrücken. Die meisten Einrichtungen haben ständige und wechselnde Mitarbeiter. Ohne ständige Mitarbeiter ist eine solche Einrichtung fast nicht lebensfähig. Aber die Wechselnden bringen das Leben hinein. Denn die Wechselnden bringen die Probleme und die Veränderungen, die nötig sind, um den Alltagstrott aufzuhellen und beweglich zu machen. Heute Nachmittag wird über zwei größere Problemzusammenhänge gesprochen werden, über die Frage der Quellenedition, die uns alle angeht, egal ob Mittelalter oder Zeitgeschichte und natürlich ältere Neuzeit und Neuzeit dazwischen. Und das zweite Problem, etwas schwieriger, aber sehr viel aktueller noch, wie werden unsere Institute in der neuen Europäischen Union versuchen können, sich stärker miteinander zu vereinigen oder zusammenzuschließen zu gemeinsamen Dingen. Das, gerade für dieses letztere Thema, glaube ich, ist unser Institut hier ein relativ günstiger Ort. 36 wissenschaftliche Studienwochen, Settimane di Studio, sind hier abgehalten worden in den 20 Jahren, bei denen italienische, österreichische und deutsche Historiker über gemeinsame Themen aus ihrer Geschichte gesprochen haben. Dabei hat sich ergeben oder gezeigt, dass zwar die Gleichzeitigkeit der Geschichte zwischen Italien und dem deutschen Sprachraum fast nie stattfindet, manchmal, das heißt vor allen Dingen im Mittelalter, Renaissance bis ins 16. Jahrhundert, ist das Italienische früher dran, ist fortschrittlicher als der deutsche Sprachbereich und dann verändert sich das und in mancher Hinsicht ist dann das Deutsche, Österreichische sehr viel fortschrittlicher als das Italienische gewesen. Wir haben aber bemerkt bei diesen Settimane, dass man über die gleichen Probleme trotz der Ungleichzeitigkeit durchaus mit Nutzen diskutieren kann. Das heißt, mit Nutzen für beide Seiten. Die italienischen Historiker können von den österreichischen und deutschen lernen und wir deutschen und österreichischen Historiker haben viel von unseren italienischen Kollegen und Freunden gelernt. Und das Ganze immer in einer Art Seminar, das heißt in gemeinsamer Arbeit von Professoren und jüngeren das heißt frisch Promovierten oder gar Doktoranden, die so nützlich sind, weil sie die sogenannten dummen Fragen bringen, über die man viel besser diskutieren kann und muss, als die fachspezifischen Dinge, die die Spezialisten untereinander normalerweise behandeln. Ich muss aufhören, denn keiner soll länger als 10 Minuten sprechen. Es ist mir schon gesagt worden, dass es ganz unmöglich sei, 20 Gelehrte jeweils nur 10 Minuten sprechen zu lassen. Ich will es versuchen und will auch dabei unter Umständen boshaft jemanden das Wort verbieten, wenn er länger als 10 Minuten spricht. Sollte jemand meinen, dass er schriftlich bereits die Anwesenden genügend informiert hat, so sind wir ihm außerdem dankbar, wenn er nicht sprechen will. Aber das ist also eine boshafte Bemerkung meinerseits, die sich nur darauf bezieht, dass es so schwer sein wird, alle in jeweils nur 10 Minuten vortragen zu lassen. Denn sonst bleiben die Leute, die spät im Alphabet dran sind, leider schweigend zurück, auch wenn sie gerne gesprochen hätten. Ich rufe gleich als Ersten Herrn Professor Arnaldi.